dich gesehen, lang und weit ist meine Reise. Über Berg und Tal führt sie mich fort. Gipfel sei schon, die standen goldenen Flammen. Schönheit und Glück fand ich dort. Wind geht durch das Gras, wiegt ins Meer Wolken und Regen. Wandelt sich dabei stetig und neu. Ganz so will ich sein, will mich beständig verändern. Nichts soll sein, dass ich bereu. Doch eines Tags komm ich zu dir nach Haus. Wohin auch immer ich gehe, ich erinnere mich immer an dich. Mag die See auch weit, mögen die Berge so hoch sein, lass mich niemals im Stich. Denn eines Tags komm ich zu dir nach Haus.